Deutschlandfunk Kultur. Nachspiel. Ob Medizin oder Meditation, Pillen oder Powertraining. Es gibt viele Wege für Sportlerinnen und Sportler, um ihre Leistung zu steigern. Eine eher unbekannte Möglichkeit ist Body Talk. Worum es dabei geht, hat mein Kollege Thomas Wieler recherchiert und dabei unter anderem mit der Therapeutin Gabriele Arendt gesprochen. Warum bist du heute hier? Was hast du für gesundheitliche Themen? Body Talk, einfach erklärt, heißt ins Gespräch gehen mit Körperweisheit. Heißt bitte was genau? Wir leben ja nicht, weil wir wissen, unser Kopf jeder einzelnen Zelle den Befehl gibt, was sie zu tun hat, sondern weil es ein übergeordnetes Miteinander, einen natürlichen Impuls in uns gibt, der uns einfach am Leben hält und alles in uns in Balance hält. Und das ist auch der Kern von Body Talk. Was natürlich auch mit den Wirkungsweisen des menschlichen Daseins zusammenhängt. Die interne Kommunikation des Körpers zwischen den über 50 Billionen Zellen in möglichst bestem Zustand zu haben, weil genau das ist unser Körper, ein Zusammenschluss von Zellen. Und jede Zelle ist eine einzelne Persönlichkeit mit eigenen Befindlichkeiten, mit eigenen Erfahrungen, die sie gesammelt hat, ganz individuell ihrer Funktion entsprechend, auf dem Weg unseres Lebens. Gabriele Arendt ist gelernte Krankenschwester und war viele Jahre in diesem Beruf tätig. 2002 machte sich die gebürtige Schleswig-Holsteinerin selbstständig und arbeitet seitdem im Bereich allgemeine, alternative und ganzheitliche Medizin. Um Body Talk zu verstehen und zu verinnerlichen, probierte sie es zunächst an sich selbst aus. Body Talk umfasst Wissen und Erfahrungen aus westlicher und chinesischer Medizin sowie Erkenntnisse aus der Osteopathie, der Epigenetik, Sportwissenschaften und moderner Bioenergetik. Meine Hand wandert schon hier auf deinen Bauch. Hier ist ein Geflecht, allgemeine Körperenergien, das Bauchgehirn hier, hier das Herzgehirn und eben auch der Kopf. Das Tippen zum Ausführen und Implementieren der Dinge, die wir jetzt zusammensammeln. In den USA haben viele ehemalige und aktive Spitzensportler, darunter einige frühere Tennisprofis, das Bodytalk-System genutzt, um damit ihre mentale und körperliche Fitness zu steigern. Ich glaube, das Verständnis zum Thema, wie funktioniert Körper, Geist, Seele im Zusammenspiel, was bedeutet das? Ich glaube, Sportler sind generell ja recht affin, weil man hat halt irgendwie mal Verletzungen, sei es kleiner, mittlerer oder größerer Natur. Das heißt, man beschäftigt sich mit Heilung in irgendeiner Form, sei es der geprellte Finger, sei es verknackter Nacken, sei es irgendetwas. Sagt der Basketballer Sascha Wagner, der in der Hamburger Oberliga spielt. Vor gut 10 Jahren kam er bei Gabriele Arendt zum ersten Mal mit Bodytalk in Berührung. Ambitioniertere Sportler sind immer auf der Suche nach quasi dem nächsten Schritt, dem nächsten Level für den Sport, nächstes Leistungsspektrum, wie auch immer. Und so bin ich dann auch mit meinem bisher einzigen Bänderriss auf Bodytalk Berlin tatsächlich gestoßen. Mithilfe von Bodytalk hat er, wie er es selbst formuliert, sein gesamtes Weltbild als Sportler verändert. Was ich durch Bodytalk gelernt habe, ist, dass jede physische Verletzung, logischerweise, wenn man sich zwickt, kann man das auch sehen, man irgendwo leuchtet irgendein Areal im Hirn auf. Daher wird auch alles in der Psyche nochmal abgebildet. Und diese Kombination, dass das vollumfänglich abgebildet wird bis zu einer 100%igen Heilung und auch dem eigenen Verständnis zu sagen, das ist wieder 100% belastbar, das war für mich einzigartig. Wagner ist bereits seit seinem dritten Lebensjahr sportlich aktiv. Vorher hat der heute 41-Jährige Fußball und Tennis gespielt. Er liebt den Wettkampf und hat sich bereits einige Verletzungen zugezogen. Bei seinem ersten Kontakt mit Gabriele Arendt besuchte er die Bodytalkerin in Berlin. Und sie hat gesagt, pass auf, wir machen eine Behandlung, dann kannst du die Schiene abnehmen. Was tatsächlich so war. Es war nicht 100%ig weg, aber es war ein immenser Heilungssprung in dem Fuß, dass ich sofort wieder aufgetreten bin, Schiene ab, und seitdem habe ich sie nicht mehr angelegt. Und es hat dann nur noch wenige Tage, Wochen gedauert, bis ich dann wirklich wieder 100% in den Sport eingestiegen bin. Jede Bodytalk-Balance läuft nach demselben Prinzip ab. Die Therapeuten orientieren sich an einem Protokoll, das in 4 Sektionen unterteilt ist. Dabei geht es unter anderem um die 5 Elemente Feuer, Erde, Wasser, Metall und Holz. Außerdem um die 5 Sinne Fühlen, Schmecken, Riechen, Hören und Sehen. Ferner um unser Bewusstsein, die Organe, unsere Umgebung, das Herz-Kreislauf-System und das Muskelskelett. Und da wird wirklich mit einer spezifischen Technik der Körper befragt, was braucht jetzt Unterstützung? Also was hat Priorität, ist die richtige Frage im Fachjargon. Und wo wir dann mittels eines neuromuskulären Muskelfeedback Antworten, Ja- und Nein-Antworten vom Körper bekommen. Ein wichtiges Element des Bodytalk-Systems ist die sogenannte Cortex-Technik. Elementar ist eben halt die Berührung der Gehirnbereiche mit einer Hand. Man nimmt den Hinterkopf in die Hand. Da, wo der Daumen liegt, knickt der Kopf ab, wenn man ihn leicht nach hinten bewegt. Und nur für die Positionierung wichtig. Und der Fokus ist jetzt, alle Gehirnzellen unter meiner Hand werden aktiviert. Insgesamt gibt es 6 Anwendungen, bei der mit dem Zeigefinger abwechselnd getippt wird. Auf den Kopf, das Brustbein und um den Bauchnabel herum, auf das sogenannte Bauchgehirn. Neben der Arbeit mit ihren Klienten würde sich Gabriele Arendt in Zukunft eine Kooperation mit Sportvereinen wünschen. Denn letztendlich könne das Verständnis für die Hintergründe einer Verletzung oder Beschwerden dazu beitragen, Verletzungen zu vermeiden oder schneller heilen zu lassen. Die Lösung der blockierenden Zellspeicher führe zu einer Wiederherstellung der freien Kommunikation im Körper. Damit ließe sich die allgemeine physische und psychisch-mentale Gesundheit verbessern und könne so eine Leistungssteigerung von Athletinnen und Athleten fördern.